A24. Schwierige Wörter aussprechen üben. A24a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Buchstabieren. Buchstabieren Sie. Buchstabieren Sie bitte. Familienname. Ihr Familienname. Wie ist Ihr Familienname? Einzelzimmer. Ein Einzelzimmer. Wir haben noch ein Einzelzimmer. Frühstück. Der Frühstücksraum. Dort ist der Frühstücksraum. Pro Woche. 300 pro Woche. 350 pro Woche.